Kundgabe 5414. Empfangen durch Bertha Dudde am 16.06.1952. Im Anfang war das Wort. Im Anfang war das Wort. Und es wird sein bis in alle Ewigkeit. Denn das Wort bin ich selbst, der ich ohne Anfang bin und ohne Ende. Und dennoch das Wort aussprach im Anbeginn alles dessen, was aus mir herausgestellt wurde, worin sich meine Kraft äußerte. Für das, was ich schuf, ertönte mein Wort. Das heißt, es vernahm in sich meine Ansprache. Es erkannte seine Denkfähigkeit. Es konnte sich austauschen mit gleichem Erschaffenen. Und das, was als Gedanke in ihm lebendig wurde, war mein Wort, das Übertragen meines Willens, meines Wissens und meiner Liebe auf das Wesenhafte, das in mir seinen Ausgang genommen hatte. Ich war von Ewigkeit. Für mich gab es keine Begrenzung. Aus mir strahlte unvorstellbar Licht und Kraft. Doch mein Wort, die Entäußerung meiner Gedankenfülle, fand keinen Widerhall, weil außer mir nichts Wesenhaftes war, das fähig war, das mir Entströmende aufzunehmen, das gleichsam die Resonanz bildete für mein Wort, das aber wiederum nicht anders hätte sein können, wie ich selbst war, weil es sonst meine von mir ausstrahlende Liebeglut nicht hätte ertragen können. Es war daher der Akt des Erschaffens eines mir gleichen Wesens, ein meinem Urwesen entsprechendes Bedürfnis. Denn die Liebe, der Inbegriff meines Wesens, wollte geben, beglücken, die ihr innewohnende Kraft verschenken. Und die Liebe schuf sich daher ein Gefäß, in das sie sich verströmen konnte. Meine Liebe schuf ein Wesen in gleicher Vollkommenheit. Und nun entäußerte ich mich, indem ich meinen Willen, mein Denken und meine Liebe auf dieses Wesen übertrug. Und das Übertragen dessen, was in mir seinen Ursprung hatte, war mein Wort. Ich selbst ging in das von mir geschaffene Wesen ein. Und dieses Wesen konnte nun denken, wollen und handeln gleich mir, weil mein Wort es belehrte, weil mein Wesen sich in diesem von mir geschaffenen Wesen wiederfand. Im Anfang war das Wort. Erst durch mein Wort erkannte sich das erst geschaffene Wesen, und es erkannte auch mich. Es war überhaupt durch mein Wort, durch die Entäußerung meiner selbst erst fähig, sich als ein Wesen zu erkennen. Es war fähig, eigene Gedanken zu prägen, die aber wieder erst von mir selbst ihm zugeleitet wurden, die das von mir in ihm gesprochene Wort waren, das unsere Zusammengehörigkeit bekundete. Denn ich war die erschaffende Kraft, die Wesen schaffen konnte nach meinem Ebenbild. Ich war das Urzentrum, das seine Kraft ausstrahlte in die Unendlichkeit und sie verwerten konnte nach seinem Willen. Das gebende Prinzip in mir also verlangte nach einem empfangenden Wesen, um es beglücken zu können. Dieses Wesen aber musste mich erkennen können, und ich gab mich ihm zu erkennen durch das Wort, dass das gleiche war wie meine Liebeausstrahlung, die dem Erschaffenen das Leben gab, die es befähigte, als frei hinausgestelltes Wesenhaftes zu wirken in Weisheit und Macht, zu erkennen mich selbst und aus dieser Erkenntnis heraus auch meinen Willen in sich zu tragen. Denn das Wort ist der geprägte Gedanke, der von mir ausgeht und dem Wesen vermittelt wird und der es bestimmt zu seinem Wirken. Das Wort war im Anfang. Erst das von mir Erschaffene benötigte das Wort, das Übertragen meiner Gedanken in einer von dem Wesen aufzunehmenden Form, durch das es nun in ständigem Kontakt blieb mit mir und auch in ständiger Seligkeit. Und da das von mir ins Leben gerufene in Ewigkeit nicht mehr vergehen kann, so wird auch mein Wort nicht vergehen. Es wird stets die Äußerung meiner Selbst sein gegenüber meinen Geschöpfen. Es wird nie und nimmer verändert werden. Es werden Himmel und Erde vergehen, aber mein Wort wird bestehen bleiben, bis in alle Ewigkeit. Amen.